Gedicht 31 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Du kommst, und alles sagt sich ohne Laut. Ich sitze wieder unter deinen Blicken, wie Kinder in der Mittagssonne sitzen, mit Seelen, die durch ihre Lieder zittern, vor stummer, aber quellender Seligkeit. Sieh, dass ich jüngst so zweifelte, war Unrecht. Doch mehr als diese Sünde schmerzt mich noch die Möglichkeit, dass einen Augenblick wir uns nicht beieinander fühlen sollten. Bleib deiner Taube nah, du meine Hülfe, und wenn sich meine Angst erheben will, so senk dich, großes Herz, gelassen nieder, und unterm Fittich deiner Göttlichkeit gib Ruhe den Gedanken, die da zittern, sobald du ihnen fehlst, wie Vogelbrut, die nackt und einsam unterm Himmel duckt. Ende von Gedicht 31.